Abschnitt 11 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kalender 1912. Januar. Das Jahr beginnt um Mitternacht, wenn Luft und Land vor Kälte kracht. Der Mensch grüßt froh den Neujahrstag und ahnt doch nicht, was kommen mag. Februar. Der Sturm zerbricht den kahlen Ast, auf tobendem Meere birst der Mast, Eis treibt zum Meer, Schnee stürzt zu Tal, die Menschen feiern Karneval. März. Die Welt erwacht aus Wintersnot, wild kämpft das Leben mit dem Tod. Im Freiheitssehnen schwillt das Herz. Der Mensch erfleht sein Heil vom März. April. Heut Regen, Wind und Hagelschlag und morgenstrahlender Sonnentag. Der Menschheit Schicksal muss geschehen durch Kreuzigung und Auferstehen. Mai, zur Paarung drängt die Kreatur, und neuer Samen schwängert die Flur. Verkündend schwebt der Heilige Geist zum Menschen, der dies Liebe heißt. Juni, das Licht der langen Tage glänzt, auf grüne Lande bunt bekränzt, im warmen Sonnenschein gerät, was für den Herrn der Knecht gesät. Juli. Die Luft liegt glühend überm Land, dumpf gähnt der Himmel im Sonnenbrand. Die Berge und die Wasser ruhen. Der Mensch muss seine Arbeit tun. August. Gewölk reißt donnernd und zündend entzwei, gelähmte Lüfte atmen frei, Sternschnuppen fahren den Himmel entlang, der Herr der Erde nur seufzt im Zwang. September. Der Boden saugt neuen Regen ein, die Saat trägt Früchte, es reift der Wein. Was weise Allmacht den Menschen gab, der Reiche nimmt es dem Armen ab. Oktober. Der Herbst folgt der Natur Gebot. Die Blätter färben sich gelb und rot. Die Vögel fliehen mittagwärts. Den Menschen fasst ein Abschiedsschmerz. November. Der Sturm entlaubt den Wald und gellt. Das Meer braust auf. Das Schiff zerschellt. Den Armen beugt die Sorgenlast, der Hunger kommt bei ihm zu Gast. Dezember, die Erde kleidet sich in Schnee, die ganze Welt ist kalt und weh. Vor Gott sind alle Menschen gleich, sie träumen vom ewigen Friedensreich. Ende von Abschnitt 11.